Der Sunday Service. Die Technik vom Jingle versagt gerade eben, zumindest der eine Kanal, aber ich hoffe trotzdem, dass die Party hier nahtlos weitergehen kann. Eben gerade hörten wir Kitty, Daisy and Lewis, die Durham-Geschwister, mit ihrem dritten Album The Third, wurde produziert von Mick Jones von The Clash. Ja, und ihr Song gerade eben Turkish Delight. Schöne Nummer wie das gesamte Album. Nicht ganz so großartig vielleicht wie die vorherigen Werke, aber mein Gott, man kann ja nicht immer nur Höchstleistungen bringen, oder etwa doch. Die Villagers, das ist Conor O'Brien. Der Herr aus Irland hat gerade eben mit Darling Arithmetic auch seine dritte Platte veröffentlicht und da finden wir hier den Song The Soul Serene. So I go walking on the shore and wonder what I'm walking for. Rain falling in the stream as I try to figure out what it all means. And I find chameleon dreams in my mind. Took a little ride on the carousel. When will it end? I can never tell. Keep spinning to the soul serene, till I've got no reason. I've got no reason to figure out what it means. And I find chameleon dreams in my mind. Step into the soul serene, the soul serene. Step into the soul serene, the soul serene. Step into the soul serene, the soul serene. Step into the soul serene. Where have you been all my life? I go walking on the shore and wonder what I'm walking for. All steady sunlight seen, but something tells me all is not as it seems. And I find chameleon dreams in my mind. Step into the soul serene, the soul serene. Step into the soul serene, the soul serene. Step into the soul serene, the soul serene. Step into the soul serene. Where have you been? All my life, step into where the soul have you been? The soul all serene. My life, step into where the soul have you serene. Been? The soul all serene. My life, step into where the soul have serene. You been? The soul all serene. My life, step into where the soul have serene. You been? All Villagers haben sich vom fröhlichen Folk-Pop ihrer Anfangstage auch ziemlich entfernt. The Soul Serene hörten wir von ihrem neuesten Album Darling Arithmetic. Da gibt es so einige eher introvertiertere Songs drauf, die der Band auch ganz gut stehen, aber das erste Kleid von ihrem Debütalbum damals, Becoming a Jackal, hat mir doch um einiges besser gefallen und der Band irgendwie auch besser gepasst. Heute beim Sunday Service gibt es Musik von Barbarossa. James Mate ist da der führende Kopf, eigentlich so ein Sidekick von Junip, also Bandmitglied bei der Band von José González, der hier gerade eben mit Barbarossa und seinem Album Image eine neue Platte veröffentlicht. Dann ist Mac McHorgan dabei, den kennt ihr als Betreiber des Labels Merge Records und natürlich auch als Kopf von Superjunk und von Benzie Port Aesthetic. Es gibt ganz Ruhiges von Patrick Watson. Ich habe California Nights dabei für euch, die neue Platte von Best Coast. Und hier kommen Boxed In. Signs, but in all the right directions. Ich glaube, wenn man perfekte Popmusik beschreiben müsste, der Song eben Mystery von Boxed In kommt ihm wahrscheinlich ziemlich nahe. Ja, gut gemachter Pop hier von einem gewissen Ollie Basten, der kommt aus England, ansonsten als Produzent für diverse Bands unterwegs und als Komponist unter hier mit Boxed In hat er vor kurzem mit seinem eigenen Projekt seine Solo-Platte veröffentlicht, die wirklich ganz nett ist und wie gesagt, Mystery hörten wir gerade eben von dieser Band. My Morning Jacket sind schon länger unterwegs, seit 98 ist die Band aus Louisville, Kentucky am Start, hat schon diverse Platten veröffentlicht, Preise eingeheimst, Nominierungen bekommen und so weiter und so fort. Und sicherlich auch Chart-Erfolge gehabt. Jetzt gibt es mit The Waterfall das nächste, das inzwischen schon siebte Album von My Morning Jacket. Und die Herren um Jim James klingen eigentlich wie eh und je. Hier kommen sie mit Compound Fracture. Zu früher haben My Morning Jacket nicht so viele Keyboards gehabt im Sound, schätze ich mal. Und ja, The Waterfall, das neueste Album der Band um Jim James und Compound Fracture, der Song, den wir gerade eben hörten von My Morning Jacket. Die nächsten zwei Songs von einer Compilation, Studio One Jump Up heißt die. Da geht es um Ska- und Jazzmusik mit, im Prinzip mit Reggae-Einflüssen, also Musik aus Jamaica, R&B-Musik, Reggae-Musik, die mit Jazz und Ska so in Berührung kamen damals. Die ersten Takte, die ersten Zeilen, die ersten Bands, die ersten Songs, sozusagen das Ganze aus dem Studio One Archiven. Und wir hören mal rein hier in den Song von Roland Alfonso, Bongo Tango. Der Bongo Tango von Roland Alfonso und der ist zu hören auf der Studio One Jump Up Compilation, also Musik aus dem Studio One Archiv aus Jamaica. Und Untertitel dieses Albums: The Birth of a Sound, Jump Up Jamaican R&B, Jazz and Early Ska. Und drauf gibt es Musik zu hören von Derek Morgan. Dann ist dabei unter anderem Neville Essen. Wie kann man noch vielleicht? Lord Creator, bekannt sicherlich auch. Wo habe ich ihn gerade gesehen? Ich habe meine Brille nicht auf. Egal. Der bekannteste von diesen, und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal jemals hier beim Sunday Service lief. Ich glaube fast nein. Das ist ein ganz, ganz großer Reggae-Musiker, damals wahrscheinlich noch ziemlich unbekannt gewesen, und zwar Bob Marley and the Wailers. Hören wir hier mit Go Jimmy Go. Oh, Go Jimmy Go, das war Bob Marley, klang doch anders als das, was man sonst von ihm kennt. Sag ich mal so Songs wie No Woman No Cry oder andere, die man eigentlich gar nicht mehr hören mag, weil sie so durchgenudelt sind. Go Jimmy Go, Bob Marley and the Wailers hörten wir von der Studio One Jump Up Compilation, und der, den ich vorhin nicht gefunden habe, der auch hier drauf ist, ist zum Beispiel hier Don Drummond, den man vielleicht auch kennen könnte. Dazu gibt es sie immer bei Soul Jazz Records, wo diese Platte erschienen ist, ganz fette Liner Notes mit ganz viel Hintergrund zur Musik, zur Geschichte, zu den Künstlern und Künstlern, die da drauf zu hören sind. Das alles immer relativ spannend gemacht. The Leisure Society sind eine Band aus England, kommen sie, die gerade eben The Fine Art of Hanging On, ihre neue Platte, veröffentlicht haben. Und hier kommen sie mit ihrem Song Tall Black Cabins. Pacing the deck, a lonely bosun, checked out and fired beneath the salt of ocean. Lend me an anchor to sink this planet. Unhook these arms to ply the godly habit. There's so many tides are made to go to waste. So many tides are made to go to waste. Ages alter this sacred trade is everywhere and nowhere. Hung out to dry in tall black cabins, facing the cliffs, the gangs of gulls inhabit. There's so many tides are made to go to waste. So many tides are made to go to waste. Racing by, burning in my mind. Leaving these gray skies, I'm leaving tonight. Oh, I'm hoping tomorrow will be smiling on me. So don't mind the rain, if you hide the tears on your face. What keeps you strong is the thought of finding somewhere to belong. So I'm walking on that, the bright city light. Out in the cold, soaked to the bone, aching more than ever. Oh, I'm aching inside. Oh, I'm hoping tomorrow will be smiling on me. Hoping tomorrow will be smiling on me. I'm just hoping that tomorrow will be smiling on me. Hoping tomorrow will be smiling on me. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben war der Song Smiling von Jonathan Jeremiah. Der bleibt seinem Trend treu auf dem neuesten Album Oh Desire. Sein drittes Werk, Trend, was will ich damit sagen? Seine erste Platte war noch ziemlich toll, muss ich sagen. Gut arrangiert, toll komponiert, mit ganz viel Querverweisen in die Musikgeschichte. Und ich fand die Platte echt toll, muss ich sagen. Hieß damals A Solitary Man. Dann gab es kurz darauf dann das Zweitlingswerk Gold Dust. Das schon irgendwie hoffnungslos überproduziert und auch das neue Album Oh Desire kann an die tollen alten Zeiten nicht anknüpfen, sondern ja eher eigentlich glattgebügelte R&B, sag ich mal, Schmuse-Pop-Songs für die Generation Durchhörradio. Schade eigentlich, weil der Typ aus England, glaube ich, echt ganz gut Potenzial hat. Smiling hörten wir von Jonathan Jeremiah. Dass Bands Musik machen für einen Film, den es gar nicht gibt, das kam schon öfters vor. Bestes Beispiel sind Oliver Tremor Control mit ihrem Film Dusk at Cubist Castle. Eine wahnsinnig großartige Pop-Platte. Ja, in diesem Trend schließt sich jetzt an, dass Brian Jonestown Massacre. Da verbirgt sich Anton Newcomb. Der ist inzwischen von den USA nach Berlin gezogen und hat eine Platte aufgenommen mit dem Titel Musique de film imaginé, also auf Französisch hier Musik für den imaginären Film. Das sind häufig Instrumentalstücke und über zwei Songs hat er Sängerin eingeladen. Und ja, da das Ganze hier auch so ein bisschen spanischsprachig ist, sind auch die Songs alle spanisch betitelt. Bei einem Song ist Soko mit dabei, die Sängerin aus Frankreich. Den Song gab es hier schon mal vor gut ein, zwei Monaten zu hören. Und hier gibt es jetzt einen mit Asia Argento, mit der Sängerin und Schauspielerin. Der heißt Le Sac du Printemps. Thank you. Le Sacre du Printemps. Das war gerade The Brian Johnston Massacre hier zusammen mit Asia Argento. Musik von dem imaginären Film, Musik, die Filmimagine. Und das Ganze soll eine Hommage sein an die Nouvelle Vague, an den großen französischen Kino, an das große französische Kino, an tolle Regisseure wie François Truffaut oder auch Jean-Luc Godard. Das kannst du gar nicht ganz nachvollziehen, die Verbindung zwischen dieser Musik und diesen Film, weil die Filme irgendwie dann doch was ganz anderes transportieren, musikalisch, dass man hier drauf hören kann. Aber na gut, das muss man vielleicht Anton Newcomb mal selbst fragen, wie er da die Verbindung sehen kann. Letzte Woche habe ich drei Songs gespielt vom neuesten Album der Alabama Shakes. Das heißt Sound and Color. Und ich war ziemlich begeistert, dass der Sänger in so hohe Stimmlagen kommt. Der Sänger heißt natürlich Brittany Howard. Und ich hätte mir denken können, dass Brittany natürlich ein Frauenname ist. Aber das Foto, was ich sah, das war so ein bisschen, naja, nicht sehr groß. Und das Bild auch so ein bisschen zweideutig von dem, sag ich mal, Geschlechterzuordnung her. Aber ich habe natürlich voll ins Fettnäpfchen gesetzt, bekam ziemlich viele E-Mails von euch, die gesagt haben, hey Patrick, tolle Musik, stimmen wir dir zu. Aber Brittany Howard ist doch natürlich eine Frau. Deshalb kann die auch so toll hoch singen bei den Alabama Shakes. Also viel, viel große Entschuldigung hier an Alabama Shakes. Freuen natürlich auch an Brittany Howard. Ich glaube nicht, dass ihr das hört, aber ihr könnt es ja mal ausrichten. Hier nochmal die Alabama Shakes mit Sound and Color. Das waren die Alabama Shakes vom gleichnamigen Album. Und Brittany Howard hat eigentlich so eine richtige Soul-Röhrenstimme. Und zu dem ja eigentlich eher Rock-Sound-lastigen der Alabama Shakes passt das ganz, ganz hervorragend. Und ich bin jetzt mal ganz spontan und spiele noch einen Song dieser wirklich großartigen Platte, die ich jedes Wochenende rauf und runter hören muss. Ich weiß auch nicht warum. Und ja, nochmal hier die Alabama Shakes mit Future People. We'll be right back. Future People hörten wir von Alabama Shakes von ihrem Album Sound and Color. Tolle Platte, sehr abwechslungsreich und sehr zu empfehlen. Laura Marling kommt aus England, ist noch relativ jung, aber hat schon viele Platten veröffentlicht in ihrer Karriere. Unter anderem mit der Band Noah and the Whale, aber natürlich auch unter ihrem eigenen Namen Laura Marling. Short Movie heißt das neueste Werk und davon hören wir hier den Song Got Jeff's Daughter. Break the water, make a ripple once in a while. Wake, it's morning, we've been sleeping for a while. Now forget what you wrote, that you're tired. Time's getting on so late. Down your load, you're fine. I'm yours and you're mine. You're fine, I'm yours and you're mine. Stranger, I sense danger that won't show. Who holds the hand that holds a gun? You might never know. But when the note lingers, sending shivers down my spine, I feel in my fingers that I'm one with something divine. It's divine. Divine. I didn't drink a drop in weeks. All the waiting's only made it sweet. I tried not to freeze you before you thaw. Tried not to burn you, wait some more. When you ask what's coming, Jeffs Daughter hörten wir von Laura Marling. Ihr neuestes Album trägt den Titel Short Movie, das 5. Soloalbum der Künstlerin aus England. Wenn Bands schon eine Weile unterwegs sind und diverse Platten veröffentlicht haben und aber nicht mehr so richtig viel einfällt, dann gibt es häufig ein Live-Album, in diesem Fall von I Am Clued. Die Band aus England hat sich gerade gemeldet mit Hold Back the Night. Das Ganze als Doppel-CD, I Am Clued Live, immer ein Erlebnis wert. Früher fand ich die Band noch ein Tick spannender als heutzutage, vor allem was die regulären Alben angeht. Ja, und natürlich bei diesem Live-Album gibt es so ein Best-of über die gesamte Karriere dieser englischen Band. Hier kommen sie mit 86 TVs. The black.